Ihre Tränen? Und ich sollte sie lassen? Nicht doch, Herr Major. Sie werden ja nicht in Ihr Schlafzimmer folgen wollen. Ach, Ihr Unglück? Sprach Sie nicht von Unglück? Nun freilich. Das Unglück, Sie zu verlieren, nachdem... Nachdem? Was nachdem? Nachdem Sie, wollte ich sagen, Ihnen so vieles aufgeopfert. Mir aufgeopfert? Hören Sie nur kurz. Es ist für Sie recht gut, Herr Major, dass Sie auf diese Art von ihr losgekommen sind. Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es kann doch länger kein Geheimnis bleiben. Wir sind entflohen. Der Graf von Bruchsal hat das Fräulein enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Alles verließ, alles verachtete sie hierauf. Was sollten wir tun? Wir entschlossen uns, denjenigen aufzusuchen, dem wir... Komm, ich muss mich zu Ihren Füßen werfen. Was denken Sie? Gehen Sie vielmehr und danken Ihrem guten Geschicke. Och, für wen hältst du mich? Nein, liebe Franziska, der Rat kam nicht aus deinem Herzen. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muss sehen, was Sie macht. Vielleicht könnt Ihr etwas zugestoßen sein. Gehen Sie, kommen Sie lieber wieder, wenn Sie wiederkommen wollen. Nun brauche ich dich, ehrlicher Werner. Nein, Minna, ich bin kein Verräter.